بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، wir machen nun weiter mit der Erläuterung des Werkes Madariju al-Salikin des Gelehrten Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala. Und wir haben geredet über die ersten zwei Stufen auf dem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala, und das war al-Yaqadah, die Wachsamkeit, und al-Fikrah, der Gedanke. Und wir haben das letzte Mal auch begonnen mit der dritten Station, mit dem dritten Punkt, und zwar Al-Basira. Und wir haben gesagt, Al-Basira ist die Grundvoraussetzung für die Da'wah. Wer keine Basira hat, darf auch keine Da'wah machen, denn das ist die Voraussetzung, die Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hat in der Aussage Allahs Azza wa Jal: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل هذه سبيلي، sagt, dies ist mein Weg. أدعو إلى الله، ich rufe zu Allah auf. على بصيرة، mit Einsicht, also mit Kenntnis, mit Wissen. أنا ومن اتبعني، ich und wer mir folgt. Also der Prophet صلى الله عليه وسلم und die ihm folgen rufen mit Wissen auf. Alle, die aufrufen ohne Wissen, folgen also nicht dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, wir dürfen hier nicht nur die Hälfte der Ayah uns anschauen und sagen, wer nicht Da'wah macht, folgt nicht dem Propheten. Nein. Wer nicht Da'wah mit Wissen macht, folgt nicht dem Propheten. Wer Da'wah macht ohne Wissen, der folgt nicht dem Gesandten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ibn Qayyim rahimahullah sagt nun, wenn die Wachsamkeit sich festigt, verursacht es den Gedanken, also im Herzen, wenn die Wachsamkeit festigt. Und wir haben gesagt, die Wachsamkeit ist das Aufstehen des Herzens. Und zwar wurde es definiert als Inzi'ajul Qalb, also die Unruhe des Herzens durch den Schreck des Erwachens aus dem Schlaf der Achtlosen. Wenn dies geschieht, kommt man zur nächsten Station, und das ist der Gedanke. Und ich hatte schon einmal das Beispiel gegeben, wenn jemand auf die Reise gehen möchte, du möchtest morgen nach Berlin fahren, oder von mir aus nach Mekka fahren, dann musst du morgen zuallererst erstmal aufwachen. Ja, du kannst dich schlafend dich auf die Reise machen. Zuerst einmal aufwachen, und wenn du aufwachst, was ist der nächste Schritt? Packst du die Koffer? Nein, du denkst erst einmal. Du denkst, ich muss die Koffer packen. Ja, oder zumindest, ich muss jetzt raus aus der Wohnung. Ich muss ins Auto, ins Flugzeug, ich muss zum Flughafen. Das heißt, nach dem Aufwachen des Herzens kommt der Gedanke. Welcher Gedanke? Ich muss mich aufmachen auf dem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala. Ich muss mein Leben ändern, sodass ich näher komme zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn ich das nun weiß, also wenn ich nun aufwache und denke, ich will ja verreisen, dann brauche ich nun Wissen. Ich brauche Wissen über den Weg, den ich gehen will, Wissen über die Strecke, die ich benutzen möchte. Und das ist eben Al-Wasira. Er sagt nun weiterhin, und wenn der Gedanke sich festigt, verursacht es die Einsicht Al-Basira. Diese, also diese Einsicht, ist ein Licht im Herzen, durch welches der Diener das Versprechen und die Drohung, auf Arabisch Al-Wa'd, Wal-Wa'id. Das Versprechen, Al-Wa'du, und die Drohung, Al-Wa'id, das Paradies und die Hölle und all das, was Allah im Paradies für seine Gefolgsleute und in der Hölle für seine Feinde vorbereitete, erkennt. Das heißt, Al-Basira ist ein Licht. Ein Licht, in dem, durch welches man den Weg erkennt. Es ist die Erkenntnis, ein Einblick, eine Einsicht. Und durch dieses Licht, durch diese Rechtleitung Allah subhanahu wa ta'ala, erkennt man was? Man erkennt das Versprechen. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Gläubigen versprochen, dass sie ins Paradies eintreten werden. Allah subhanahu wa ta'ala hat auch gedroht, und zwar er hat denjenigen gedroht, die ihm nicht folgen, dass er sie bestrafen wird, Yawm al-Qiyamah, möge Allah uns davor bewahren. Al-Basira, sagt er weiterhin, ist ein Licht, welches Allah in das Herz hineinwirft, damit der Diener die Wirklichkeit dessen, worüber die Gesandten berichteten, sieht, als ob er es mit den eigenen Augen betrachtet. Das ist Al-Basira. Al-Basira bedeutet, dass du das, was der Gesandte, alayhi salatu wassalam, uns übermittelt hat, was er uns gesagt hat, dass wir dies erblicken, als ob wir es mit den eigenen Augen sehen. Und hierzu gibt es ein Beispiel, das ihr sicherlich kennt, und zwar Hamdala radiallahu anhu war ein Gefährter des Propheten alayhi salatu wassalam, und er ging einst zum Gefährten Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Und er sagte, O Abu Bakr, Hamdala ist ein Heuchler. Nafaqa Hamdala. Er sagte, wie das? Da sagte Hamdala, wenn wir beim Gesandten Allahs sind, alayhi salatu wassalam, und er uns an das Paradies und an die Hölle erinnert, ist es so, als ob wir es mit den eigenen Augen betrachten. Das ist die Basira. Das ist die Einsicht. Wenn sie beim Propheten a.s. sitzen und er erklärt ihnen, wie wunderschön das Paradies ist und wie schlimm Jahannam ist, dann ist es so, sagt Hamdala radiallahu an, als ob wir es mit unseren eigenen Augen sehen können. Wenn wir aber, sagt er weiterhin, wenn wir aber den Gesandten verlassen, wenn wir dann gehen, fortgehen, beschäftigen wir uns mit unseren Ehefrauen, Kindern und Anwesen und vergessen vieles. Also von dem, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Und das merkt natürlich jeder von uns. Wenn man eine Khutbah hört oder einen Vortrag hört, dann steigt der Iman. Sobald der Vortrag fertig ist, sobald die Khutbah fertig ist, sinkt der Iman. Das ist natürlich in unserem Fall so. Aber was meinte Hamdala radiallahu an? Das sehen wir gleich. Da sagte Abu Bakr radiallahu an, bei Allah, dies ergeht mir genauso wie dir. Hamdala sagte, so gingen wir zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Als wir bei ihm waren, sagte ich, o Gesandter Allahs, Hamdala ist ein Heuchler. Er sagte, wie das? Also wie kann das geschehen? Warum bist du jetzt ein Heuchler. Er sagte, wenn wir bei dir sind und du uns an das Paradies und an die Hölle erinnerst, ist es so, als ob wir es mit den eigenen Augen betrachten. Wenn wir aber dich verlassen, beschäftigen wir uns mit unseren Ehefrauen, Kindern und unsere Anwesen und vergessen vieles. Da sagte der Gesandte Allahs alayhi salatu wassalam, bei dem, in dessen Hände meine Seele ist, er schwörte bei Allah subhanahu wa ta'ala, solltet ihr so bleiben, so wie ihr bei mir seid, dann würden die Engel eure Hände in euren Schlafplätzen und auf der Straße schütteln. Aber doch einen Moment so und einen Moment so, er sagte es dreimal, alayhi salatu wassalam. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Hamdala radiallahu an hat eben dieses verspürt, dass er eben nicht im selben Zustand ist beim Propheten a.s., während der Sitzungen, des Gedenkens an Allah Azza wa Jal, dass er nicht so ist wie im alltäglichen Leben, wenn er arbeiten geht oder wenn er sich um die Familie kümmert. Und das hat ihn gestört. Und hier sehen wir, wie streng die Gefährten mit sich umgegangen sind. Er dachte tatsächlich, er hat das ja nicht einfach vorgespielt, dass er sagt, ja, ich mache jetzt mal so und tu so, als ob ich wirklich Angst hätte. Ich bin ja ein Heuchler. Nein, sondern er hatte tatsächlich Angst, ein Heuchler zu sein. Und wir hatten ja schon mal erwähnt, dass Umar ibn al-Khattab radiallahu anh auch öfters Mu'adh ibn Jabal immer gefragt hat, gehöre ich zu den Heuchlern? Nicht Mu'adh, sondern Hudhayf. Gehöre ich zu den Heuchlern? Weil er die Liste der Heuchler kannte. Das heißt, die Gefährten haben sich immer selbst befragt, sind wir denn wahrhaftige Gläubige? Das, was wir gerade tun, reicht das überhaupt aus? Und was sagte der Prophet alaihi salatu wassalam? Er sagte, dass dieser Zustand, dieser hohe, gewaltige Zustand des Glaubens, natürlich in Gegenwart des Gesandten alaihi salatu wassalam, und er redet über Al-Jannah und An-Nar, möge Allah uns verhelfen und erlauben, ihm im Paradies zu begleiten, den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sicherlich ist das etwas Wunderschönes. Wenn sie nun gehen und sich um die alltäglichen Sachen kümmern, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, einen Moment so und einen Moment so. Sa'atun wa sa'a. Das bedeutet, einen Moment lernst du die Religion, einen Moment machst du etwas für Allah, einen Moment strengst du dich an im Gebet, in dem Gedenken an Allah, an diese Sachen, und einen Moment kümmerst du dich um deine Familie, kümmerst du dich um deine Arbeit. Dieser Hadith heißt nicht, einen Moment darf ich Gutes tun und einen Moment darf ich sündigen. Das auf keinen Fall. Sondern in einen Moment strengst du dich an, oder einige Momente, eine Zeit lang strengst du dich an und eine Zeit lang kümmerst du dich um dein alltägliches Leben. Allah Azza wa Jal sagte, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, und vergiss nicht deinen Anteil an deinem Leben. Das heißt, man muss arbeiten, man muss lernen, man muss Geld verdienen. Aber dies darf nicht dazu führen, dass wir Allah vergessen und dass wir unsere Aufgaben gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, unsere Pflichten gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala vernachlässigen. Wichtig für uns ist nun diese Basira, welche eben das Hanbala gesagt hat, wenn wir beim Propheten sallallahu alaihi wasallam sind, ist es so, als ob wir es mit unseren eigenen Augen sehen. Sie sind so konzentriert, die Gefährten, sie sind so dabei, als ob sie es sehen. Und das ist eben das, was einen Gläubigen so ausmacht, wenn er tatsächlich an Allah glaubt. Denn die Basira, diese Einsicht, besagt, dass ich dem Gesandten alaihi salatu wassalam mehr vertraue als meinen Sinnen, als meinem Gedächtnis. Warum denn das? Das ist ja irrational. Das ist ja gegen den Verstand. Nein, nein. Ich weiß, dass ich Fehler mache. Ich weiß, dass ich ein Mensch bin, der sehr oft falsch liegen kann. Aber kann der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Sachen Religion, nicht in weltlichen Angelegenheiten, in Sachen Religion, kann er da falsch liegen? Nein, Allah azza wa jalla sagt, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Und er spricht nicht aus eigener Neigung, sondern es ist vielmehr eine Offenbarung, die er bekommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, und deswegen wird überliefert, das bedeutet, es kann sein, dass es richtig ist, es kann sein, dass es nicht richtig ist. Es geht um Isa alayhi salam. Und wir wissen ja, wenn wir über die Leute des Buches berichten, was sie erzählt haben, dann gibt es drei Möglichkeiten. Diese sogenannten Israeliyat. Israeliyat sind Erzählungen in der Bibel, im Evangelium oder in der Tora. Wie halten wir uns gegenüber diese, welche Haltung haben wir da gegenüber diese Erzählungen? Stehen sie im Widerspruch mit Koran und Sunna? sind sie nicht richtig. Sind sie genauso, wie es in Koran und Sunna erwähnt ist, dann sind sie auf jeden Fall richtig. Werden sie in Koran und Sunna weder bestätigt, noch sind sie im Widerspruch, was sagen wir dann? Gar nichts, wir enthalten uns und nehmen es einfach an. Ar-Rasul alayhi salatu wassalam sagte, erzählt über Bani Israel ohne Problem. Also das ist ohne, dass ihr denkt, ihr würdet sündigen. Also, es heißt, dass Isa alayhi salam einen Dieb gesehen hat. Einen Dieb gesehen hat, der klaut. Und da hat er ihn gefasst. Da sagte der Dieb, Wallahi, ich habe nicht geklaut. Bei Allah, ich habe nicht geglaubt. Er hat geschworen. Da sagte Isa alayhi salam, Allah ist wahrhaftig und meine Augen haben gelogen. Was möchte ich damit sagen? Wenn wir eine Aussage vom Propheten alayhi salatu wassalam mitbekommen, wenn wir eine Ayah hören, dann darf keiner den Gedanken haben, nee, das kann ich nicht nachvollziehen mit meinem Verstand. Was ist denn bitte schön dein Verstand? Nach welchem Maßstab sollen wir denn gehen? Dein Verstand versteht es so, der andere versteht es so. Al-Basira bedeutet, dass du keine Aussage aus dem Koran und keine Aussage aus der Sunna ablehnst, wegen deiner Neigung, wie wir gleich sehen werden, oder wegen deiner Umdeutung, sondern du musst dich unterwerfen, und zwar allen Geboten Allahs tabaraka. Du musst so daran glauben, als ob du es sehen würdest. Das heißt, die Sahabe, die haben nicht gesagt, oh, ist das so wirklich, ja, Jahannam und so weiter und Al-Qabr, naja, ob das, nein. Sondern sie haben fest daran geglaubt, dass es so ist. Warum? Weil sie wussten, das ist der vertrauenswürdige, alayhi salatu wassalam. Ibn Qayyim sagt nun, Al-Basira, also die Einsicht hat drei Stufen. Wer sie vollendet, der vollendet die Einsicht. Erstens, eine Einsicht in den Namen und Eigenschaften Allahs. Zweitens, eine Einsicht in den Geboten und Verboten. Und drittens, eine Einsicht in den Versprechen und den Drohungen. Der Muslim, der den Weg zu Allah Azza wa Jal begehen möchte, muss diese Kenntnis haben. Er muss die Kenntnis über Allah haben, er muss die Kenntnis über die Gebote Allahs haben und er muss die Kenntnis über das haben, was Allah vorbereitet hat für den Menschen. Diese drei Kenntnisse müssen sein. Wer ist Allah? Was hat er mir auferlegt? Und was werde ich bekommen dafür? Das sind die drei Fragen. Und das sind die Bestandteile oder die Ebenen und Stationen der Basira. Die erste Stufe ist die Einsicht in den Namen und Eigenschaften Allahs. Dies bedeutet, sagt Ibn Qayyim, dass dein Glaube nicht durch ein Scheinargument erschüttert wird, welches dem widerspricht, womit sich Allah selbst bezeichnete und der Gesandte ihn beschrieb. Was heißt das? Also, die Einsicht al-Basiratu fi Asma'illahi wa Sifati in den Namen und Eigenschaften Allahs bedeutet, dass du dir gewiss bist, dass Allah die Namen und Eigenschaften hat, die er erwähnt hat, beziehungsweise die der Gesandte alayhi salatu wassalam erwähnt hat. Dieser Glaube darf nicht erschüttert werden, an diesem Glauben darf man nicht zweifeln durch irgendwelche Scheinargumente, wie es viele heute sagen. Du vergleichst Allah mit der Schöpfung. Du sagst, Allah ist ein Geschöpf. Du denkst, Allah... Und sie werfen immer dir diese Scheinargumente vor, diese Vorurteile vor, dass dieser Glaube, diese Aqida der Gefährten, radiallahu anhum, der darf nicht erschüttert werden. Du darfst diesen Glauben, den die Gefährten hatten, nicht einfach wegschmeißen, wegen irgendeinem Scheinargument. Und deswegen brauchen wir Basira. Also Wissen. Wie kannst du Allah anbeten? Wie kannst du Allah lieben? Wie kannst du Sehnsucht haben nach Allah, wenn du nicht an Allah glaubst? Wie soll denn das funktionieren? Und das habe ich auch schon mal erwähnt. Warum entwickelt das Herz Gefühle wie die Furcht und die Hoffnung und die Sehnsucht und die Geborgenheit und alle anderen Gefühle und Empfindungen? Natürlich nur, wenn man die Kenntnis hat. Das Beispiel des kleinen Kindes, das eine Schlange sieht oder ein Skorpion. Was macht dieses kleine Kind? Es will mit diesem Tier spielen. Es rennt nicht weg. Wir alle würden was machen? Uns gegenseitig wegdrücken, wer kommt zuerst raus? Ja? Warum? Weil wir wissen, was diese Viecher sind. Ja? Das sind giftige Tiere, die uns umbringen können. Das heißt, je nachdem, wie dein Wissensstand ist, wirst du auch handeln. Und so auch, wenn ich nicht weiß, wer Allah subhanahu wa ta'ala ist, dann kann ich ihn nicht fürchten. Wenn ich nicht weiß, was Jahannam ist, dann kann ich mich auch nicht hüten vor der Sünde. Dann ist mir das Verrichten der Sünde und das Begehen der Sünde ein einfaches Ding. Das ist gleichgültig bei mir. Aber wenn ich weiß, was es bedeutet, in jeder Sekunde und jedem Moment sterben zu können, wenn ich dieses Wissen habe, und das ist natürlich ein Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala, denn er ist derjenige, al-muhyi wal-mumit, also er ist derjenige, der das Leben nimmt, beziehungsweise gibt, al-muhyi, und er ist derjenige, der das Leben nimmt, al-mumit, diese Eigenschaften Allahs azza wa jal. Wenn ich diese kenne, und ich weiß, Allah subhanahu wa ta'ala hat Engel einen Auftrag gegeben, die Seelen zu nehmen, Malakul Maut, und die ihm helfen, dann weiß ich, ich kann in jeder Sekunde sterben. Wenn ich das weiß, dann werde ich natürlich 5-mal darüber nachdenken, was ich tue. Wenn ich aber achtlos bin, wenn mein Herz am Schlafen ist, wenn ich nicht an diese Eigenschaften und Namen Allahs Azza wa Jal denke, wenn ich mich nicht an diese Eigenschaften Allahs erinnere, dann werde ich natürlich sündigen. Und deswegen brauchen wir die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala. Je mehr du Kenntnis hast über Allah azza wa jal, desto mehr wirst du Allah fürchten. Desto mehr wirst du Allah achten. Desto mehr wirst du Allah lieben. Desto mehr wirst du mit Allah Geborgenheit empfinden. Oder durch Allah Geborgenheit empfinden. Und Sehnsucht nach Allah empfinden. Je mehr du was? Je mehr du Kenntnis hast über Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Kenntnis heißt nicht nur auswendig lernen, ohne zu verstehen, ohne nachzudenken, ohne sich diese Geschöpfe anzuschauen und die Eigenschaften Allahs zu erkennen, durch die Ordnung in dieser Welt, durch diese Schönheit in dieser Welt. Wenn ich diese Schönheit sehe, dann weiß ich, Allah subhanahu wa ta'ala ist schön. Wenn ich diese Gewaltigkeit in dieser Welt sehe, dann weiß ich, Allah subhanahu wa ta'ala ist gewaltig. Deswegen muss jeder von uns sich fragen, inwiefern spielen die Namen Allahs Azza wa Jal in meinem Leben eine Rolle? Denke ich an diesen Namen Allahs oder denke ich nicht an diesen Namen? Der Allhörende, der Allsehende, der Allwissende, der Gütige, der Strenge, der Bestrafende, also Shadidu al-Iqab, also er ist streng und stark in der Bestrafung. Das heißt, derjenige, der die Namen Allah subhanahu wa ta'ala nicht kennt, der wird auch keine Basira haben. Dabei brauchen wir nun 3 Regeln zum Verständnis der Namen Allahs tabaraka wa ta'ala. Das haben wir in Aqidah durchgenommen. Ich wiederhole es hier, damit es auch wiederholt wird. Denn durch die Wiederholung setzen sich diese Informationen auch fest. Erstens, die erste Regel beim Verständnis der Namen und Eigenschaften Allahs lautet, wir nehmen oder entnehmen die Namen und Eigenschaften Allahs ausschließlich aus Koran und Sunna. Das ist die erste Regel. Die Quelle für die Namen und Eigenschaften Allahs ist قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allah sagt, der Gesandte عليه الصلاة والسلام sagt. Das heißt, ich darf keine Namen Allahs erfinden, sondern ich muss mich an die Namen halten, die ich in Koran und Sunna finde. Und das bedeutet, ich darf auch keine Namen ablehnen und keine Eigenschaften leugnen, die ich in Koran und Sunna finde. Das ist die erste Regel. Die zweite Regel ist die Ayah, nichts ist seinesgleichen und er ist der Allhörende, der Allsehende. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Das bedeutet, Allah Azza wa Jal ähnelt nicht seiner Schöpfung. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Und niemand ist ihm gleich. Das bedeutet, wenn wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat ein Antlitz, ein Gesicht, al-wajhu, denn der Prophet alayhi salatu wassalam sagte in einem Bittgebet, und gebe uns den Genuss des Anblicks deines Antlitzes, deines Angesichtes. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala dies bestätigt hat, dann bedeutet das, wir müssen daran glauben. Und wenn wir daran glauben, sagen wir und glauben wir, dass sein Antlitz natürlich keinem Gesicht ähnelt. Denn er ist der einzige subhanahu wa ta'ala in seinen Namen und Eigenschaften. Und ich glaube, dieses Thema haben wir, wallah, alhamdu wal minna, sehr, sehr oft behandelt. Dritte Regel, wir fragen nie nach dem Wie. Das heißt, und das ist die Aqida der Gefährten und die ihnen gefolgt sind, alle Ulama sagten, wie Ahmad ibn Hanbal, Sufyan al-Thawri und viele Gelehrte sagten, nimm die Eigenschaften Allahs, ohne nach dem Wie zu fragen. Wir fragen nicht, wie sieht Allah aus? Wie ist die Barmherzigkeit Allahs? Wie ist das Gesicht Allahs? Wie steigt Allah Azza wa Jal in der letzten Nacht, im letzten Drittel der Nacht hinunter? Zum Beispiel gestern. Gestern hatten wir die Nacht zum 15. Sha'ban. Möge Allah uns allen vergeben. An-Nabi alayhi salatu wassalam sagt nun, in der Nacht zum 15. Sha'ban steigt Allah Azza wa Jal zum Himmel der Erde hinab und vergibt jedem außer einem Götzendiener und einem, der Zwietracht hat oder in Zwietracht ist mit einem anderen. Und in einer anderen Überlieferung, in einer anderen Riwaya, außer einem Götzendiener und jemand, der seine Verwandtschaftsbande bricht und einem, der Sinne macht. Wenn ich jetzt nicht an diese Eigenschaft Allahs glaube, dass Allah subhanahu wa ta'ala hinabsteigt zum Himmel der Erde, auf eine Art, die seiner Majestätigkeit und seiner Herrlichkeit gebührt, subhanahu wa ta'ala, wie kann ich dann diese Sehnsucht empfinden und dann um Vergebung zu bitten? Wie soll denn das funktionieren? Jetzt kommen einige und sagen, nein, nein, das bedeutet, die Gnade kommt hinunter oder die Engel kommen hinunter. Das sind alles Aussagen, die kein Gefährter je gesagt hat. Das muss man mal verstehen. Alle Aussagen derjenigen, die keine Aqida der Gefährten haben, sind Aussagen, die die Gefährten nie gesagt haben. Es gibt keinen einzigen Gefährten, der gesagt hat, es kommt die Gnade runter. Es kommen die Engel, sondern das hat man im Nachhinein erfunden, weil man sich gesagt hat, ja, ich kann jetzt nicht sagen, Allah kommt hinunter. Was sage ich denn? Ja, mal schauen. Ja, sagen wir mal, die Gnade kommt hinunter. Aber was haben denn die Gefährten gesagt? Sie haben das so gesagt, wie der Prophet, alayhi salatu wassalam, es gesagt hat. Und keiner hatte einen Widerspruch mit diesem Hadith. Wenn ich nun weiß, Allah subhanahu wa ta'ala, so wie es ihm gebührt, steigt ihn zum Himmel der Erde hinunter, dann habe ich doch eine Sehnsucht nach Allah subhanahu wa ta'ala, dass ich Allah um Vergebung bitte. Viel mehr, als wenn es die Engel wären. Viel mehr, als wenn es die Gnade wäre. Und diese Stufe des Glaubens erreicht nur derjenige, der die Einsicht hat in den Namen und Eigenschaften Allahs tabaraka wa ta'ala. Also, diese drei Regeln. Erstens, die Quelle ist Koran und Sunna, ausschließlich. Zweitens, nichts ist seinesgleichen und er ist der Allhörende, der Allsehende. Drittens, frage nie nach dem Wie. Die zweite Stufe der Einsicht ist die Einsicht in den Geboten und Verboten. Al-Basiratu fil Amri wal-Nahi. Und diese ist die Beseitigung, also das ist jetzt die Aussage von Ibn Qayyim. Ibn Qayyim rahimahullah sagt, die zweite Stufe der Einsicht, der Basira, ist die Einsicht in den Geboten und Verboten, also die Kenntnis, das Wissen über die Gebote und Verbote, fil-amri wal-nahy. Und diese Einsicht ist die Beseitigung des Widerspruchs der Gebote und Verbote durch erstens Umdeutung, Ta'wil, zweitens Nachahmung, Taqlid oder drittens Neigung, Hawa. Willkommen bei Ibn Qayyim. Er sagt nun, rahimahullah ta'ala, die zweite Stufe der Einsicht ist die Einsicht in den Geboten und Verboten. Wir brauchen Wissen über Al-Halal wal-Haram, das, was Allah azza wa jalla uns auferlegt hat und das, was er uns verboten hat, die Pflichten und die Sünden. Diese Einsicht geschieht nur dann, wenn drei Aspekte vermieden werden. Wer einen Aspekt bei sich hat, der kann diese Einsicht in den Geboten und Verboten nicht haben. Erstens Umdeutung. Zweitens Nachahmung. Drittens Neigung. Es geht nun weiter. Es wird gleich näher erklärt, inshallah. So besteht im Herzen dessen, den Allah mit der Einsicht versorgt, kein Scheinargument, welches dem Wissen über die Gebote und Verbote Allahs widerspricht. Wenn du Einsicht hast, wenn du Wasira hast von Allah subhanahu wa ta'ala, dann bleibt in deinem Herzen kein Scheinargument. Und deswegen ist es so wichtig zu lernen. Denn man wird die Gebote nie einhalten und die Verbote nie meiden, wenn man kein Wissen hat. Man denkt, man macht etwas Gutes, wobei man etwas Schlechtes macht. Man denkt, man muss dies nicht tun, obwohl es eine Pflicht ist. Warum? Weil man kein Wissen hat. Also, er sagt hier, und es besteht in seinem Herzen keine Begierde, welches daran hindert, die Gebote Allahs umzusetzen und seine Verbote zu meiden. Ebenso keine Nachahmung, die ihn von der Anstrengung befreit, die Urteile aus der Leuchte der Aussagen zu entnehmen. Alles klar? Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Kommen wir zu diesem ersten Hindernis. Was für ein Hindernis? Dass wir nicht die Gebote Allahs einhalten können. Er sagt, die Umdeutung. Welche Umdeutung? Es gibt heutzutage Menschen, du sagst ihnen, Zigaretten ist haram. Ein Makruh. Makruh. Hallo? Zigaretten? Rauchen ist Selbstmord. Das ist nicht Selbstmord. Das ist Selbstmord. Gibt es heute irgendeinen Mensch, der daran zweifelt? Natürlich nicht. Selbst die Zigarettenindustrie weiß, dass sie die Leute umbringt dabei. Ja? Nur darf sie dabei Geld verdienen. Das bedeutet, jeder von uns weiß, Rauchen tötet. Kann nicht nur, sondern es tötet. Und diejenigen Gelehrten, die Makruh gesagt haben, das waren Gelehrte aus dem Jahr 1900. Ja, damals war das Rauchen etwas ganz Neues. Ja, man wusste nicht, was für Auswirkungen das Rauchen hat. Hat ein bisschen gestunken, aber mehr auch nicht. Also ich sage, lieber nicht. Haram kann ich ja nicht sagen, weil habe ich einen Beleg, dass es haram ist. Du ziehst ein bisschen Luft rein, dann hat es einen unangenehmen Geruch. Unangenehme Gerüche sind ja jetzt nicht ganz haram. Also ist das Urteil, lieber nicht Makruh. Ich kann aber jetzt, und jetzt geht es darum, halte ich mich an das Gebot Allahs oder halte ich mich nicht an das Gebot Allahs? Ich weiß, es bringt mich um, aber was mache ich jetzt? Ich deute es um. Nein. Makruh, nicht haram. Das ist dieses Umdeuten, At-Ta'wil, eine Ausrede finden. Oder zum Beispiel, Al-Hijab ist Pflicht, steht nirgends im Koran. Ja, man will eine Umdeutung, man will eine Ausrede finden dafür, dass man das Verbotene eben doch macht oder das Gebot nicht einhält. Zakah, wem soll ich denn Zakah geben? Brauche ich keinen Zakah. Und so weiter und so fort. Ja, das bedeutet, jeder von diesen Menschen, möge Allah uns davor bewahren, der die Gebote Allahs nicht einhält, er hat keine Basira, hat keine Einsicht, hat kein Wissen. Warum? Weil er sich einen Ausweg sucht. Das ist der erste Grund. Er sagte noch einmal, die zweite Stufe der Einsicht ist die Einsicht in den Geboten und Verboten. Und dies ist die Beseitigung des Widerspruchs der Gebote. Es widerspricht etwas den Geboten. Du darfst nicht rauchen. Hier gibt's, es gibt einen Widerspruch. Doch, doch. Die Beseitigung des Widerspruchs der Gebote und Verbote. Durch was? Was für ein Widerspruch? Durch die Umdeutung. Also eine Ausrede finden. So sagen einige zum Beispiel, wenn sie etwas nicht machen können, لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا, kommen dann immer mit dieser Ayah. Allah erlegt keine Seele mehr auf, als sie zu leisten vermag. Was will er damit? Er will damit sagen, nö, brauche ich nicht tun. Zum Beispiel, er kann zur Hajj, zur Pilgerfahrt zum Beispiel, nein, لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا, also nö, muss ich nicht tun. Das ist das Umdeuten. Oder die im Gegensatz zu diesen Menschen waren die Gefährten wie der Einsichtige, der die Basira hat. Er sagte, wie die Gefährten sagten, Sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Allah erlegt, Entschuldigung, wir haben gehört und gehorchen, so vergib uns unser Herr und zu dir ist unser Weg. Das waren die Gefährten. Und zwar als die Ayah offenbart wurde, wenn ihr in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Wenn ihr etwas offenkundig sagt oder verdeutlicht oder ihr es in euren Herzen lässt, wird Allah euch zur Rechenschaft ziehen. Da kamen die Gefährten zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam und sagten, ja, Rasulallah, es ist eine Ayah nun offenbart, die ist zu schwer. Das bedeutet, was bedeutet denn das? Ob du etwas sagst oder nur denkst, Allah wird dich zur Rechenschaft ziehen. Du denkst, ein kaltes Bier. So, jetzt wird dich Allah subhanahu wa ta'ala zur Rechenschaft ziehen. Du hast ja nichts getrunken, du bist ja nirgends hingegangen. Das besagt die Ayah. Ob du es offenkundig machst, oder ob du es bei dir lässt, in eurem Innern wird Allah euch zur Rechenschaft ziehen. Da kamen die Gefährten und sagen, ja, Rasulallah. Also, jeder von uns kann ja mal so Gedanken haben. Falsche Gedanken. Was sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Er sagte, wollt ihr denn das Gleiche sagen, wie die Söhne Israels, als sie sagten, Sami'na wa asayna, wir hören, gehorchen aber nicht. Wir hören, widersetzen uns aber. Sagt, Sami'na wa ata'na. Sagt, wir hören und gehorchen. Da sagten sie alle sofort, Sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Dann kam die Ayah sofort, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah Azza wa Jal legt keiner Seele etwas auf, was sie nicht zu leisten vermag. Da kam also die Erleichterung. Dass das, was im Innern, was man denkt, dass man dazu nicht zur Rechenschaft gezogen wird. Was ist der springende Punkt hier? Die Sahabe, als sie dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört haben, sagt, wir gehorchen sofort, haben sie es sofort getan. Das ist die Basira, die Einsicht. Man sucht nicht faule Ausreden. Ja, ich muss unbedingt noch irgendjemand anrufen, sie fragen und so. Obwohl er es gar nicht muss. Obwohl er es gar nicht muss. Ja? Das heißt, jemand, der faule Ausreden sucht, der wird die Gebote Allahs Azza wa Jal nicht einhalten können. Und Allah Azza wa Jal sagt hierzu auch, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Weder für einen gläubigen Mann noch für eine gläubige Frau gibt es, wenn Allah und sein Gesandter eine Angelegenheit entschieden haben, die Möglichkeit, in ihrer Angelegenheit zu wählen. Und wer sich Allah und seinem Gesandten widersetzt, der befindet sich ja in deutlichem Irrtum. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, das ist verboten, dann geht es nicht mehr zu diskutieren. Wo bleibt denn hier die Freiheit? Du warst doch so frei und hast erkannt, dass Allah dein Schöpfer ist. Du bist doch so frei und hast erkannt die Eigenschaften Allahs, deswegen die Einsicht in den Namen und Eigenschaften Allahs. Du weißt, mein Schöpfer ist derjenige, der am besten Bescheid weiß, wie ich lebe. Haben wir schon tausendmal erwähnt. Wenn ich wissen will, wie die Mikrowelle funktioniert, gehe ich nicht zum Metzger. Wenn ich wissen will, wie ein Auto funktioniert, gehe ich nicht zum Schreiner. Derjenige, der etwas konstruiert hat, der weiß am besten darüber Bescheid. Und so ist es auch bei Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat dich erschaffen. Er weiß, was gut ist für dich und was schlecht ist für dich. So frei, so logisch gedacht, weiß ich, wenn Allah mir das verbietet, aus und vorbei. Es ist schlecht für mich. Verbietet Allah azza wa jal etwas, was nicht schlecht ist für uns? Auf keinen Fall. Verbietet Allah azza wa jal etwas sinnlos, ohne Sinn? Auf keinen Fall, sonst wäre er was? Ungerecht. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist nie ungerecht, Jalaluhu. Ein weiterer Grund, also das war der erste Grund. Der Grund war was? Die Umdeutung. Also eine Ausrede suchen. Hijab ist Pflicht? Nein, nein, er ist zu heiß. Zum Beispiel. Ja? Oder irgendetwas anderes, Hochintelligentes. Ein weiterer Grund für die Ablehnung der Gebote Allahs ist die Neigung. Al-Hawa. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum man dann nach Ausreden sucht. Al-Hawa ist die Neigung. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ya Dawud, also der Prophet Dawud a.s. Inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ O Dawud, wir haben dich zu einem Statthalter auf der Erde gemacht. Er war ja ein König, a.s. So richte zwischen den Menschen der Wahrheit entsprechend und folge nicht der Neigung, auf dass sie dich nicht von Allahs Weg abirren lässt. Denn für diejenigen, die von Allahs Weg abirren, wird es strenge Strafe dafür geben, dass sie den Tag der Abrechnung vergessen haben. In dieser Ayah, liebe Geschwister, gibt es was Herrliches. Und zwar die Beziehung zwischen Wahrheit. Was ist das Gegenteil von Wahrheit? Lüge, oder nicht? Aber was hat Allah subhanahu wa ta'ala hier im Gegensatz zur Wahrheit erwähnt? Er sagte, O Dawud, wir haben dich zu einem Statthalter auf der Erde gemacht. So richte zwischen den Menschen der Wahrheit entsprechend und folge nicht, was könnte man denn jetzt sagen als Gegenteil von Wahrheit? Und folge nicht der Lüge, oder nicht? Folge nicht der Unwahrheit. Aber was sagt hier Allah subhanahu wa ta'ala? Und folge nicht der Neigung. Was lernen wir daraus? Gegensatz von Wahrheit ist was? Neigung. Wenn du deiner Neigung folgst, folgst du unmöglich der Wahrheit. Und das, liebe Geschwister, ist etwas sehr, sehr, sehr, sehr Feines, weil viele denken, sie folgen der Wahrheit, dabei folgen sie was? Ihrer eigenen Neigung. Wenn jemand handelt, nicht gemäß Koran und Sunna, dann folgt er was? Seiner Neigung. Warum? Weil Koran und Sunna ist die Wahrheit. Aber er folgt nicht der Wahrheit, er folgt seiner eigenen Neigung. Deswegen viele denken, ja, wir machen etwas für den Islam und wir wollen den Islam und bla bla bla und so weiter und so fort. Ja, Sekunde mal, hast du einen Scheich gefragt, was du hier machst? Aber guck doch mal, ich habe so eine herrliche Absicht und das ist doch schön und ich sehe doch, es bringt was. Sekunde mal, machst du es nach Koran und so, aber guck doch mal und so weiter und so weiter. Hallo, können wir bitte mal gemäß dem Wissen handeln? Nein, er folgt seiner Neigung. Und hier dürfen wir nicht in die Falle des Teufels tappen. Es bringt ja was. Die Menschen nehmen ja den Islam an, zum Beispiel. Es gibt auch Leute, die zum Christentum aufrufen und tatsächlich nehmen die Christen, diese Menschen das Christentum an. Heißt das, die sind auf dem richtigen Weg? Nein, nein. Du kannst nur dann davon ausgehen, dass du deiner Neigung nicht folgst, also der Unwahrheit, nicht folgst, also dem Irrweg, nicht folgst, wenn du was, wenn du der Wahrheit folgst. Was ist die Wahrheit? Quran und Sunna. Was sagt hier Allah subhanahu wa ta'ala? In einer anderen Aya. إِيَّتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسِ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى. Auch wieder diese Beziehung. Sie folgen nur Vermutungen und dem, wozu sie selbst neigen. Und was haben wir auf der anderen Seite? Wo doch bereits von ihrem Herrn die Rechtleitung zu ihnen gekommen ist. Wenn wir das mal als Formel aufschreiben möchten. Das heißt, wir haben Wahrheit ist gleich Rechtleitung. Wenn wir die beiden Ayat nun zusammennehmen. In der einen Ayat sagte Allah Azza wa Jal zu Dawud, er soll gemäß was walten und richten? Gemäß der Wahrheit. Und in dieser Ayat sagte, was wurde offenbart? Die Rechtleitung. Also die Wahrheit ist die Rechtleitung, das ist auf der einen Seite. Was haben wir denn bitteschön auf der anderen Seite? Er sagte Allah Azza wa Jal zu Dawud, er soll nicht was folgen? Seiner Neigung. Und in dieser Ayah sagt Allah Azza wa Jal, sie folgen nur Vermutungen und der eigenen Neigung. Also sind Vermutungen gleichzusetzen mit eigener Neigung. Das heißt, jemand, der nicht der Wahrheit folgt, jemand, der nicht das macht, was Allah gesagt hat, jemand, der sich nicht nach Koran und Sunna verhält, so viel er redet, dass er den Islam liebt, so viel er redet, dass er das Gute möchte, er folgt was? Er folgt seiner Neigung. So einfach ist die Angelegenheit. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns vor der Neigung gewarnt. Er sagte, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. Was meinst du wohl zu jemandem, der sich als seinen Gott seine Neigung genommen hat, den Allah trotz seines Wissens hat in die Irre gehen lassen? Das bedeutet, liebe Geschwister, es gibt Gebote, die Allah subhanahu wa ta'ala uns auferlegt hat. Es gibt Verbote, die Allah azza wa jalla uns aufgerufen hat zu meiden. Wann werde ich die Verbote nicht meiden? Und wann werde ich die Gebote nicht umsetzen? Wenn ich meiner Neigung folge. Ich bin zu faul, um zu beten. Ich kann jetzt nicht fasten oder spenden oder irgendetwas tun, was Allah Azza wa Jal mir auferlegt hat. Das ist die eigene Neigung. Wenn wir unsere Neigung nicht besiegen, können wir was nicht? Dann können wir nicht der Wahrheit folgen und somit nicht die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala erlangen. Ibn Qayyim sagt, die Ungläubigen, Kuffar, haben den Gesandten wegen ihrer Riten widersprochen, die sie von ihren vorangegangenen Vorfahren geerbt haben. Was war denn der Grund, warum die Kuffar zu Zeiten des Propheten sallallahu alaihi wasallam ihm nicht gefolgt sind? Was haben die Kuffar gesagt? Sie sagten, بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ. Nein, sagen sie, vielmehr sagen sie, wir haben ja bereits unsere Väter in einer bestimmten Glaubensrichtung vorgefunden und auf ihren Spuren sind wir rechtgeleitet. Wir haben sie gesehen, sie beten diesen Götzen an, so bleiben wir. Und das gibt, und heute gibt es doch viele davon. Selbst unter den Muslimen. Ja, das ist nicht richtig. Das darfst du nicht. Oh, wer bist denn du? Ich habe meine Großeltern gesehen, meine Urgroßeltern, Urgroßeltern. Das ist doch kein Beleg aus Koran und Sunna, dass die letzten 5000 Generationen etwas getan haben. Sondern was ist erlaubt und was ist verboten? Das, was Allah uns erlaubt hat, ist erlaubt und das, was Allah uns verboten hat, ist verboten. Und deswegen muss man so frei sein, islamisch, dass man sagt, ich werde nicht den Leuten nachahmen, blind. Nein, nein. Sondern ich gehe nach dem Beleg, nach Koran und Sunna. Und hier gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe Wissen und kann selbstständig aus dem Koran und der Sunna die Urteile fällen. Dann bitteschön. Oder ich habe kein Wissen. Was mache ich dann? Da sagt Allah Azza wa Jal, fas'alu ahla dhikri, in kuntum la ta'alamun. Hier auch erwähnt Allah Azza wa Jal zwei Sorten von Menschen. Fas'alu ahla dhikr, in kuntum la ta'alamun. So fragt die Leute des Gedenkens, also die Leute des Wissens, wenn ihr nicht wisst. Also gibt es welche zwei Arten von Menschen? Wissende und Unwissende. Was machen die Wissenden? Die schauen sich Al-Quran und Sunna an und schauen sich gemäß der Wissenschaften, der Islamwissenschaften, was erlaubt ist, was verboten ist. Was machen die Unwissenden? Die fragen die Wissenden. Aber dass ein Unwissender, der die Islamwissenschaften nicht studiert hat, selbstständig dahin kommt, machen wir den Koran hier auf, ne? Und dann schauen wir mal, halal, haram, makruh, ich glaube, es ist makruh. Das geht natürlich nicht. Und keiner darf denken, nur weil er zwei Seiten gelesen hat, ist er der Obermufti. Sondern, wenn man kein Wissen hat, fragt man gelehrt. Die dritte Stufe nun ist die Einsicht in das Versprechen und die Drohung. Al-Wa'du wal-Wa'id. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Menschen vieles versprochen an Gutem, an Gunsterweisungen, wenn sie das tun, was Allah subhanahu wa ta'ala ihnen auferlegt hat. Und er hat ihnen gedroht. Wenn sie nicht das tun, was Allah azza wa jalla ihnen auferlegt hat, werden sie die Bestrafung zu spüren bekommen, Yawm al-Qiyam. Ibn Qayyim sagt hierzu, über die Einsicht in das Versprechen und die Drohung. Das heißt, einzusehen, dass Allah derjenige ist, der über jeder Seele steht, um ihr zu vergelten, für das, was sie verdient hat, an Gutem oder Schlechtem, früher oder später, in der Stätte des Handelns oder der Stätte der Vergeltung. Dies ist die Folge der Anbetungswürdigkeit Allahs, seiner Herrschaft, Gerechtigkeit und Weisheit. Auch das wieder Worte von Ibn Qayyim, rahimahullah. Also was bedeutet die Einsicht in Al-Wa'd, den Versprechen Allahs Azza wa Jal, was er uns versprochen hat, und Al-Wa'id, womit er gedroht hat. Das bedeutet einzusehen, dass Allah Azza wa Jal derjenige ist, der richten wird. Das einzusehen, das anzuerkennen, das zu gestehen, ich werde Yawm al-Qiyamah vor Allah stehen und werde zur Rechenschaft gezogen. Ich werde es verantworten müssen, all das, was ich gesagt habe, was ich getan habe, meine Handlungen. Wenn sie gut sind, dann wird Allah Azza wa Jal mich belohnen. Und wenn sie schlecht sind, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala mich bestrafen. Möge Allah uns davor bewahren. Möge Allah all unsere Sünden vergeben. Und das geschieht entweder früher oder später. Man kann sogar bestraft werden, schon im Diesseits. Wie der Prophet alayhi salatu wassalam sagte, zwei Sünden werden bestraft schon im Diesseits noch vor dem Jenseits. Ungerechtigkeit und schlechtes Verhalten gegenüber die Eltern. Wer ungerecht ist, wer jemandem etwas antut, Geld nimmt, etwas kaputt macht, ihm irgendwie Leid zufügt, dieser Mensch wird die Strafe noch zu Lebzeiten bekommen. Da kann er sich aber sicher sein. Und jemand, der schlecht ist zu seinen Eltern, der kann sich auch sicher sein, der bereite sich vor auf die Strafe Allahs zur Lebzeit. Denn wenn du schlecht zu den Eltern bist, wird Allah subhanahu wa ta'ala dir doch kein schönes Leben noch geben. Du bist schlecht zu deinen Eltern, die um dich gesorgt haben dein ganzes Leben lang und dann sollst du noch ein gutes Leben bekommen. Wie soll das funktionieren? Diese zwei Sünden, möge Allah uns vor der Ungerechtigkeit und vor dem schlechten Behandeln der Eltern bewahren, diese zwei Sünden, da bekommt man die Rechnung schon zur Lebzeit. Und das sehen wir, die Ungerechten, die Tyrannen, diejenigen, die Menschen umbringen. Gibt es jemanden, der ein gutes Leben gehabt hat? Auf keinen Fall. Und diejenigen, die schlecht sind gegenüber die Eltern, haben die ein gutes Leben? Wir alle kennen Leute, möge Allah uns davor bewahren, die schlecht sind im Verhalten gegenüber die Eltern. Schaut euch an, wie sie leben. Leben sie gut? Es ist unmöglich, dass er gut lebt. Selbst wenn er Millionär ist, er wird keinen Frieden finden. Er wird keine Glückseligkeit empfinden, in seinem Leben. Und was ihn dann erwartet, Yawm al-Qiyamah, das ist natürlich viel schlimmer. Das zu verstehen, das ist die Einsicht, dass ich weiß, ich werde Yawm al-Qiyamah bestraft werden. Zum Beispiel gestern war noch einmal die Nacht zum 15. So. 15. des Sha'ban, und ich sagte schon, dass der Gesandte alayhi salatu wassalam sagt, Allah azza wa jal steigt hinab und er vergibt allen Menschen außer den Götzendienern, also den Kuffar, die nicht an Allah glauben oder die ihm etwas beigesellen, und jemand, der in Zwietracht ist. Wenn ich das jetzt weiß, wenn ich den und den nicht anspreche, vergibt mir Allah nicht. Auf was warte ich dann? Auf was warte ich dann? Und dieser Tag kommt erst nächstes Jahr wieder. Kommt ja nicht nächste Woche wieder. Al-Khams Ashar, also der 15, die Nacht zum 15. Sha'ban, kommt wann wieder? Nächstes Jahr wieder, im nächsten Sha'ban. Lebst du dann noch? Du hast jetzt 365 mögliche Tage, in denen du sterben kannst. Ist das wenig? Das bedeutet, wenn jemand weiß, oh, oh, ich könnte ja jetzt sterben und Allah vergibt mir nicht, wenn ich immer noch Streit habe mit dieser Person oder in der Verwandtschaftsbande, ich rede nicht mit demjenigen oder mit dem anderen von meiner Familie, dann passiert was? Dann vergibt dir Allah nicht. Und deswegen, der Muslim fürchtet sich vor diesen Situationen und sagt, nein, nein, nein, nein, nein, nein, dann rede ich lieber mit ihm, dann kehre ich lieber zurück zu ihm, dann, weil ich will doch, dass Allah mir vergibt. Was habe ich denn davon, wenn ich bete und faste und wenn ich vieles tue und dann vergibt mir Allah subhanahu wa ta'ala nicht Yawm al-Qiyamah? Das ist die Einsicht. Die Einsicht in der im Versprechen und der Drohung. Allah hat versprochen, er wird dir vergeben. Aber er hat auch damit gedroht, wenn du ein Muschrik bist, möge Allah uns davor bewahren. Wenn du Zwietracht hast, Streitigkeiten hast, du siehst deinen Bruder, du sagst ihm nicht mal Assalam. Oder du siehst deinen Verwandten und du fragst ihn nicht mehr, ob er lebt oder nicht mehr lebt. Oder du hörst, er braucht Hilfe und du hilfst ihm nicht, sagst, soll er doch, was weiß ich was. Da droht dir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er dir nicht vergibt. Wie der Prophet a.s. in einem anderen Hadith sagte, dass montags und donnerstags die Taten emporgehoben werden zu Allah azza wa jal, außer die Taten von zwei Personen, die Streit haben, die in Zwietracht sind, die nicht miteinander reden. Da sagt Allah azza wa jal, lasst deren Taten, bis sie wieder sich vereinen. Dann werden sie erst emporgehoben. Wenn ich dann sterbe, und der Prophet a.s. sagte, wer Streit hat mit seinem Bruder, egal was, im Islam, länger als 3 Tage, und er stirbt, kommt in die Hölle. Das sind Drohungen. Daran muss ich doch glauben, dass mir muss doch bewusst sein, wenn ich diese Tatsache nicht ändere in meinem Leben, dann werde ich leider dieses erfahren müssen. Möge Allah azza wa jal unsere Herzen sänftigen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten. Also, Allah azza wa jal hat die Menschen nicht ohne Sinn erschaffen. Er sagt, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. Meint ihr denn, dass wir euch zum sinnlosen Spiel erschaffen hätten und dass ihr nicht zu uns zurückgebracht würdet? Doch erhaben ist Allah, der König, der Wahre. Es gibt keinen Gott außer ihm, dem Herrn des ehrenwürdigen Thrones. Den Rest, inshallah, machen wir dann das nächste Mal, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, über diese dritte Stufe, die Einsicht in das Versprechen und die Drohung. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verhelfen, in das Paradies eintreten zu können. Und möge Allah azza wa jal all unsere Sünden vergeben. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.